Ida Gard aus Dänemark mit ihrem Song Beginners im Deutschlandradio Kultur. Die Kritik an der Russlandkritik ist ja spätestens mit Beginn des Ukraine-Konflikts obligatorisch geworden. Deutsche Redaktionspostfächer explodieren regelrecht. Und das ist schon ein Ausmaß, das die berechtigte Frage aufwirft, wer schreibt da eigentlich? Zumal wenn repräsentative Umfragen ergeben, dass die Deutschen Putin wenig unterstützen und ihm mehrheitlich die Schuld am Ukraine-Konflikt geben. Inzwischen ist längst klar, dass es bezahlte Manipulatoren gibt, die sich als Kreml-treue Trolle auch in deutschen Kommentarspalten austoben. Und die Trolle sind inzwischen auch am Telefon. Die Deutsche Welle, die kürzlich den russischen Oppositionsführer Leonid Volkov interviewen wollte, wurde umgeleitet und hatte einen Unbekannten am Telefon, der sich als Volkov ausgab. Das ist dann erst im Nachhinein rausgekommen. Über gesteuerte Informationen in und aus Russland spreche ich jetzt mit meiner Kollegin und Osteuropa-Expertin Gemma Pörzgen. Sie ist auch im Vorstand bei Reporter ohne Grenzen. Hallo. Hallo. Ja, erstmal zum aktuellen Fall, der Troll am Telefon. Was ist da genau abgelaufen und wie? Also ich war doch sehr erstaunt, weil das ein sehr krasser Fall ist. Also es war so, dass die Deutsche Welle zu einem Interview in Novosibirsk angerufen hat bei Leonid Volkov. Das ist ein bekannter Oppositioneller und mit dem eben ein Interview geführt hat, wie sie dachten. Und er ihnen eine sensationelle Nachricht übermittelte, nämlich, dass der Regimegegner Chodorkowski, der in der Schweiz lebt, sich an die Spitze seines Oppositionsbündnisses bei den nächsten Parlamentswahlen setzen könnte. Und die haben dann eine Meldung dazu gemacht. Und dann hat er über Twitter reagiert und richtig gestellt, dass er das keinesfalls gesagt habe, sondern schon mehrfach sein Telefon umgeleitet worden ist auf eine ganz andere Person, die in seinem Namen Interviews gibt und zuletzt sogar betrunken sich zu Wort meldete. Und ich finde, das ist schon ein sehr krasser Fall von Irreführung. Also betrunken gibt dann immer die spektakulärsten Äußerungen, ne? Aber das ist schon außergewöhnlich. Das ist sehr außergewöhnlich. Der hat prima reagiert, wie ich finde. Der hat sich einen Kollegen geschnappt und auf YouTube ein Video eingestellt, der Herr Volkov, in dem er eben seinen Kollegen bittet, diesen anderen Herrn Volkov anzurufen, der dann irgendwie betrunken reagiert. Insofern bin ich ja immer der Ansicht, sozusagen Sachkenntnis und Humor ist die beste Waffe gegen solche Leute. Aber jetzt mal ganz ernst, es ist natürlich gerade im Vorfeld der Parlamentswahlen sehr beunruhigend, wenn man sieht, dass es in dieser Weise mal wieder manipuliert wird. Und die Deutsche Welle wiederum macht es jetzt so, dass sie weiter Herrn Volkov, den Richtigen, jetzt interviewt, aber sich danach eine Bestätigungs-E-Mail zusenden lässt, ob er es auch gewesen ist. Scheint clever und angemessen zu sein in diesem Fall. Wir sind bei gesteuerten Informationen aus Russland und wir bleiben erstmal vor Ort. In St. Petersburg hat ja kürzlich die Journalistin Ludmila Savchuk undercover in einer sogenannten Trollfabrik recherchiert. Was passiert da? Wer macht da was und mit welchem Ziel? Ja, dank dieser sehr mutigen Kollegin wissen wir jetzt einiges mehr. Die hat sich tatsächlich dort eingeschlichen, wie so eine Art russischer Wallraff, wenn man so will, und hat über mehrere Monate mitgearbeitet in einer Firma, die nennt sich Agentur zur Analyse des Internets, ist aber in Wahrheit eben so eine Trollfabrik, die in mehreren Abteilungen eben Leute beschäftigt, gegen auch für russische Maßstäbe nicht so schlechtes Honorar, 800 Euro. Verdient man da offenbar im Monat, so wie sie das darstellt. Und die sind eben dann auf allen möglichen Kanälen im Internet unterwegs, um sehr gezielt eben bezahlt Kommentare zu lancieren. Und 2013 haben wir auch schon zum ersten Mal darüber gelesen in der Novaya Gazeta, dass es das in Russland gibt. Seither gibt es auch die Diskussion darum. Die Kollegin Savchuk gehört eben zu einem Aktivistennetzwerk von Journalisten, die das enorm ärgert und die beschlossen haben, hinter die Kulissen zu gucken. Und ich glaube, das war einfach eine sehr wichtige Tat. Also wie waren die Reaktionen auf Ihre Enthüllung? Na, es gab halt sehr viele Veröffentlichungen. Ich glaube, das ist vor allem sehr wichtig, dass man eben über diese Aktivitäten immer mehr offenlegt. Sie ist dann auch vor Gericht gegangen. Da gab es ein Verfahren, das im Grunde mehr einen symbolischen Wert hat, aber eben auch natürlich nochmal die Öffentlichkeit sozusagen für ihre Sache irgendwie befördert hat. Das ist jetzt gerade ausgegangen mit so einer kleinen Entschädigungszahlung. Also da gerichtlich ist eben eigentlich erschütternd, dass gegen so eine Firma nicht wirklich ermittelt wird. Also sie hatte eben auch keineswegs diese Manipulationsvorwürfe zum Anlass genommen, sondern hat eben wegen der mangelhaften Arbeitsbedingungen gegen diese Firma geklagt und gehofft, dass man auf diesem Wege denen vielleicht irgendwie handhabbar wird. Die stehen schon auch unter einem hohen Druck dort, die Trolle, ne? Das darf man nicht vergessen und auch nicht unbedingt immer hinter dem, was sie da tun. Wir gehen ein bisschen nach Deutschland. Die Süddeutsche Zeitung hat ja schon vor über einem Jahr, berichtet also wenige Monate nach Beginn des Ukraine-Konflikts, dass Dokumente vorliegen, die bestätigen, Trolle aus Russland posten auch in deutschen Kommentarspalten. Was an Erkenntnissen ist denn hier genau gesichert? Also es ist auf jeden Fall so, dass dieser Artikel zusammenfasst, dass es eben Leute gibt, die in sogenannten Auslandsabteilungen und offenbar eben in diesen Trollfabriken auch durchaus im Ausland eben gezielt kommentieren gegen Geld. Man hört auch immer wieder von Leuten, die hier angeworben werden, auch in diesem Umfeld von Russia Today. Ich finde die Berichte immer recht glaubwürdig, aber von gesichert zu sprechen ist natürlich auch schwierig, weil das ist ein wahnsinnig dubioses Graufeld, ja, in dem ich auch eher immer davor warnen würde, irgendwie bei jedem Troll zu glauben, der sei bezahlt. Ich glaube, dass man eher in den sozialen Medien sich eben überlegen muss, wie geht man grundsätzlich mit diesem Phänomen um und wie unterscheidet man die einen und die anderen. Und ich bin manchmal ein bisschen besorgt, dass ich das Gefühl habe, dass in unserer Branche sich auch ein bisschen so einspielt, dass wir Leute, die anderer Meinung sind und vielleicht auch rumpöbeln, immer gleich als Trolle disqualifizieren, statt eine richtige Strategie zu entwickeln, wie man gegen die vorgeht. Vielleicht noch ein kleines Beispiel für einen Trollangriff der jüngsten Zeit. Und zwar gab es einen Instagram-Kanal jetzt von Frau Merkel Anfang Juni, der überschwemmt wurde von russischsprachigen Trollen, die auf Kyrillisch schrieben, wo ein Kollege von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung sehr schön beschrieben hat, dass man offenbar erstmal gar nicht wusste, wie man damit umgehen kann, wenn man kein Russisch lesen konnte und dann sich entschlossen hat, es ganz einfach zu handhaben, indem man jetzt kyrillische Kommentare erstmal sperrt. Und der Kollege ist dem ein bisschen nachgegangen und glaubt eben auch nachweisen zu können, dass das alles von einem Kanal aus gesendet wurde. Aber auch das Beispiel zeigt, es ist einfach ein Graubereich, wo ich einfach fürchte, so richtig plausibel nachweisen lässt sich das nicht. Frau Pötzken, wir haben jetzt sehr viel rumgetrollt hier, die letzten 7 Minuten. Lassen Sie uns noch kurz kommen zu den Medien des Kremls in Deutschland. Da kennen wir den Absender, den offiziellen Absender ja immerhin eindeutig. Gucken wir noch kurz auf Russia Today Deutsch. Was steckt da drin? Wie etabliert ist das inzwischen? Also ich hatte mir sehr viel Sorgen gemacht, als Russia Today hier angefangen hat, weil man das eben aus den Vereinigten Staaten und Großbritannien kennt, als durchaus großen Fernsehkanal. In Amerika haben diese Leute wie Larry King irgendwie angeworben. Das ist hier in Deutschland ganz anders. Also es ist wie Thomas Roth keineswegs jetzt bei RT Deutsch beschäftigt, was ich ja schon mal beruhigend finde. Und es ist eben auch so, dass dieses Programm eben ein reines Online-Angebot ist mit einer Sendung, einem Videoangebot. Das nennt sich der fehlende Part. Und auch das erinnert eher sozusagen an so eine Art Trash-TV, erreicht also überhaupt nicht annähernd die Qualitätsstandards der anderen Sender. Also insofern finde ich, auch da ist das nicht so besorgniserregend. Also ganz kurzes Fazit. Es wird viel rumgetrollt, es gibt viel Propaganda. In Deutschland muss man es nicht wirklich besorgt sein? Naja, ich glaube schon, weil das sind trotzdem natürlich Nischenprodukte, die bestimmte Leute erreichen und bei denen man sich Sorgen machen muss, dass die Verschwörungstheoretiker natürlich da irgendwie wunderbare Kanäle finden. Also ich glaube, man muss es aufmerksam beobachten und wir Journalisten müssen einfach gut dazu recherchieren. Die Journalistin und Osteuropa-Expertin Gemma Pörzgen über russische Propaganda, Trolle und Trollfabriken, die meine Autokorrekturfunktion übrigens immer zu Traumfabriken machen wollte, aber das ist bestimmt nur Zufall. Dankeschön.